zum zum baba zum zum zum zum zum baba pájaro lindo de la madruga pájaro lindo de la madruga. Oye, yo quiero tu cariñito.